Ausgabe des Filmexe-Podcasts. Wir spielen erneut ein Spiel, und zwar ein Filmquiz, was Niklas mitgebracht hat. Ich sitze hier, wie schon gesagt, mit Niklas und mit Stan. Hallo. Hallo. Und das Filmquiz ist eigentlich ziemlich leicht erklärt, aber das übernimmt Stefan jetzt mal schnell. Ja, na gut, es gibt halt eine Frage mit 4 Antwortmöglichkeiten und jeder von uns hat 3 Chips, die er auf die 4 Antwortmöglichkeiten setzen kann. Und ja, es kann halt bis zu 3 richtige Antworten geben, aber man weiß nicht, wie viele richtige Antworten es gibt. Ja, eigentlich war es das schon. Wenn man eine falsche Antwort gibt, hat man keine Punkte. Für jede richtige Antwort kriegt man 1 Punkt. Also sind maximal 3 Punkte möglich und minimal 0. Genau, man kann sich also überlegen, spielt man lieber auf sicher oder genau. Macht man Risiko. Genau, ihr könnt gerne quasi mitspielen für euch. Wir sagen zwischendurch natürlich so nochmal Punktestand durch und sagen auch immer an, worauf wir gerade setzen. Ja. Ja, alles klar. Fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Niklas und ich hatten jetzt schon durchgelesen, aber... Aber noch nicht die Antwort. Ja, wir kennen die Antwort. Und jeder antwortet auf die Fragen? Ja, ne, die Antworten sind ja auf der anderen Seite. Okay, verstehe. Hm. Okay, dann müssen wir halt möglichst... Es sind immer 3 richtig. Nee. Es steht nicht da, wie viele richtig sind. Okay, du darfst bloß keine falsche auswählen. Genau. Verstehe. Also gut, Superhelden haben es vor allem dann schwer, wenn sie wie Kick-Ass gar keine Superkräfte haben. Zum Glück trifft er die äußerst fähigen Helden Big Daddy und dessen Tochter Hit-Girl. Was wünscht sie sich zum Geburtstag? 1. Eine Bazooka, 2. Ein Hundewelpen, 3. Ein Butterfly-Messer oder 4. Ein Ausflug ins Disneyland. Okay. Ja, können wir hinlegen, was wir denken. Butterfly-Messer war 3. Sollen wir die gleichzeitig legen? Oder? Ja, ist egal. Ich glaube, hier wissen wir das alle, oder? Ja, das, als du es gesagt hast, ist mir tatsächlich eingefallen. Bei anderen weiß ich es nicht. Ja, also wir haben zur Erklärung, wir haben alle auf Butterfly-Messer getippt. Und richtig ist ein Butterfly-Messer. Yeah. Big Daddy verliert kurzfristig die Fassung, als sich Hit Girl zu ihrem Geburtstag etwas so Uncooles wie ein Hundewelpen wünscht. Allerdings erlaubt sich die Kleine nur einen Spaß mit ihrem Vater. Natürlich wünscht sie sich standesgemäß ein Butterfly-Messer. Ja, sehr gut. Also sind wir alle 1 Punkt vor. So, okay. Oder? Also wir haben hier noch so eine Tafel, wo wir uns vorbewegen. Genau, wir sind jetzt alle ein Feld vorgerückt und wenn ich hier überschlage, ich glaube 20 gibt es oder so ungefähr. Ja, kann man ja lesen. Ja, wieder am Anfang sind dann das vorbei. Okay. Ja. Und diese Sonderzeichen, haben die noch eine Bewandtnis? Nee, ich glaube nicht. Nö, stimmt. Okay. Das kann nur Schicksal. Okay. Gut. Oh Gott. Nächste Frage. Welcher Film spielt nicht auf einem U-Boot? 1. K-19, 2. Deep Blue Sea, 3. Crimson Tide in tiefster Gefahr oder 4. Master and Commander bis ans Ende der Welt? So, welche davon nicht auf einem U-Boot spielt? Welcher Film spielt nicht auf einem U-Boot? K-19, Deep Blue Sea, Crimson Tide in tiefster Gefahr, Master and Commander. Okay. Also ja, da setze ich auch schon mal drauf. Master and Commander. Ah, ja, stimmt. Ach, ja. Das hier. Master and Commander. Ein bisschen Risiko. Ja, die anderen kenne ich nicht, deswegen. Ja, überlegt die Blues hier. Niklas, stimmt mit dem U-Boot. K-19 weiß ich nicht. Niklas, Stefan hat dich ja bisher alle auf Master and Commander einen Chip gesetzt und Stefan zusätzlich noch auf Antwortmöglichkeit 2. Deep Blue Sea. Ja, die dunkle. K-19 vielleicht auch nicht. Ja, wenn du es nicht weißt. Egal, ja. Ich zieh mal nach und setz auch noch auf die Plus. Ja, wir können jetzt nicht alle immer dasselbe tippen, also. Okay. Ja, wir gucken wir mal, was richtig ist. Deswegen oder will jetzt noch jemand was machen? Nee, deswegen ist halt die Frage, ob wir sagen, okay, wir sind entschieden und dann setzen wir gleichzeitig, sodass nicht. Ja, bei 4 Antwortmöglichkeiten ist ein bisschen komisch. Na gut. Na gut. Also richtig ist. Deep Blue Sea und Master Commander. Ja, okay. Schauplatz von Deep Blue Sea aus dem Jahr 1999 ist eine Unterwasserforschungsstation. Master und Commander spielt auf einem Segelschiff. Hm. Also kriege ich 2 und ihr jeweils 1. Hm. Sehr gut. Na denn. Wir können ja auch machen, dass man immer in der Reihenfolge vorlesen. Ja, nee, also nicht, okay, dann stoppen. Das ist ja egal, aber ich meine, also dass ich jetzt vorlese und dann bin ich der Erste, der eine Antwort abgibt und dann ist John dran. Ach so, dann, gut, okay. Ja. Finde okay. Ich gut. Aber ich kann auch alles vorlesen. Also, nö, ja, meinetwegen können wir uns damit aber ist ja Egal. Dann natürlich, gut. Ist egal. Okay, dann bist du jetzt dran. Einfach mit Folge. Okay, und die Antwort finde ich auf der Rückseite? Ja. Oder? Genau. Okay, und die Farben hier haben nichts zu tun. Nee, die sind egal. Okay. Und A und B ist Antwort. Okay. Wo lebt der Varan Wawa in Urmel aus dem Eis? Erstens in einer Tonne, zweitens in einer Höhle, drittens in einer Muschel, viertens auf einem Felsen. Und ich fange an, ne? Ja. Weil ich vorgelesen habe und dann immer der vorliest, fängt an. Okay, dann im Uhrzeigersinn. Wo lebt der Varan Wawa? Ui, sagt mir gar nichts. Aber ein Varan setze ich einfach mal auf die 4. Was war die 4? 4 war der Felsen. Ich lese nochmal vor. In einer Tonne, in einer Höhle, in einer Muschel, auf einem Felsen. Auf einer Muschel ist die 3, ne? Ja. In einer Muschel, ja. Ja. Das habe ich auch. Da war irgendwas mit Muschel, das. Aber scheiße. Ich konnte das nicht aussprechen, hat immer Mupfel. Stimmt, gesagt. Ja. War eine Mupfel. Aber dann hast du es ja auch beim Umdrehen schon gesehen. Nein, nee, ich hab's nein, vor. Ja, okay, ist wurscht. Nee, ich meine auch nicht dich. Okay. Nee, ich hab's nicht gesehen. Ja, in einer Muschel ist richtig. Ja, Max Kruse schrieb Urmel aus dem Eis als Kinderbuch. Mit der Augsburger Puppenkiste kam die Geschichte auf die Bühne und ins Fernsehen. Der Film kam 2006 in die Kinos. Cool. Yeah. Okay. Und dann, genau, müssen wir dann mal irgendwie so abdecken. Weil dahinter sitzt dann auch schon die Antwort für Frage B. Wenn du es gleich umdrehst, hast du ja beide Antworten. Ja, okay. Und ich mache jetzt A oder B. Und wir haben immer A gemacht, ne? Ja. Nee, wir haben immer beide gemacht. Dann machst du jetzt A und beim nächsten Mal machst du B. Achso, okay. Gut. Aus welcher französischen Region stammt Pierre Bryce? Erstens aus der Bretagne, zweitens aus dem Elsass, drittens aus Picardie, viertens aus Rhône-Alpes oder so. Okay. Keine Ahnung. Wie hieß der? Eine harte Frage. Pierre Bryce. Okay, kenn ich nicht. Oh, weiß ja. Nicht. Ah, du hast anfangen, dir was auszusuchen. Oh, fuck. Ist Elsass überhaupt französisch? Ja. Aus dem Elsass, keine Ahnung. Ja, ich nehme auch eins. Einfach. Ich nehme 3. So. Picardie. Gut, dann bitte vorlesen. Und dabei nicht Antwort für B. Ja. Ja, zu spät, oder? So, na, scheiße. Ja, deswegen ist es halt. Ja, du kannst auch verdecken und von oben so weit runter, dass du die abdeckst. Das hat diesmal nicht geklappt, diesmal ist nach oben geschoben. Dann machst du das bei der nächsten Frage abartig. Ja, er stammt aus der Bretagne. Berühmt wurde Bryce in den 1960er Jahren aus Winnetou. Das war Antwort 1, ne? Ja. Tja, easy. Dumm. So. Mit welchem Gerät werden die Enden zweier Filmstücke miteinander verklebt? Mit einer Feuchtkleberolle, mit einer Nassklebepresse, mit einer Trockenklebelehre oder mit einem herkömmlichen Klebeband? Ja, keine Ahnung. Achso, ich dachte, liegt schon. Ich nehme das Klebeband. Ich habe gar keine Ahnung. Kannst du mir die doch nochmal vorlesen? 1 mit einer Feuchtkleberolle, 2 mit einer Nassklebepresse, 3 mit einer Trockenklebelehre oder 4 mit einem herkömmlichen Klebeband. Ich nehme B war das Nassklebepresse oder so. 2. Okay, und was war 1 nochmal? Feuchtkleberolle. Ich nehme Trockenklebepresse ist 3. Leere. Trockenklebelehre. Leere? Ja, ich weiß auch nicht, was. Leere. So wie Lehren. Also Lehrer. Ja, ich mach 3, weil nass ist ja irgendwie doof für den Film, oder? Fürs Theologie. Keine Ahnung. Okay. Wir werden sehen. Richtig ist. Oh. 2 und 3. Ah, ach so. Also kriegt ihr beide einen Punkt. Hey. Durch den heute weit also mit einer Nassklebepresse und mit einer Trockenklebelehre. Durch den heute weit verbreiteten Einsatz der digitalen Filmtechnik am Computer wird die Anwendung der materiellen Klebetechnik zunehmend verdrängt. Ja gut, das hat jetzt nichts mit der Frage zu tun gehabt. Gut, damit hat Stefan bleibt bei 5 Punkten, Niklas sind auf 4 und ich momentan bei 3 Punkten. Ja. Nächste Frage. Wer entwarf bei über einem Dutzend James Bond Filmen die Titelsequenzen? A. Maurice Binder. Ich sag jetzt aber Binder, war nicht Maurice. Binder. Binder. Maurice Binder. Alex Funke. Alex Funke. Alex Funke. Roy Davidson oder Stan Winston? Wie nochmal? Maurice Binder oder Binder oder wie auch immer. Alex Funke oder Alex Funky. Roy Davidson oder Stan Winston? Wer entwarf bei über einem Dutzend James Bond Filmen die Titelsequenzen? Ja, du darfst anfangen. Ich weiß, ich fange an. Ich nehme mal Antwort 1, Maurice. Binder. Binder. Was war die 2? Alex Funke, hier kannst du lesen. Ja, hast du den Namen schon mal gehört? Ich weiß nur, dass es nicht Stan Winston ist. Okay. Weil der hat elektronische Effekte gemacht für ganz viele Filme. Mit Puppen und so. Spinner, fuck. Huch, was ist denn Huch? Das Spiel ist von Huch entworfen. Ich sag auch mal Spinner. Dann mache ich auch Maurice Binder. Kann ich ja nur. Dabei Davidson. Und richtig ist Maurice Binder. Ja, sind wir klug. Yeah. Der US-Amerikaner, okay, Binder, lebte von 1925 bis 1991. Ab 1962 war er bis zu seinem Tod, außer bei 2 Filmen, für den Vorspann der James Bond-Filme verantwortlich. Voll gut. Ja. Niklas. Ach ja. In welcher Londoner Straße ist Sherlock Holmes zu Hause? Das wisst ihr bestimmt. Erstens in der Ken Street, zweitens in der Baker Street, drittens in der Bond Street, viertens in der Oxford Street. Ja. Weißt du's? Naja, fängt er eher an. Ja. Ich glaube Baker Street. Vielleicht. Moment. Ich hatte auch mehrere Wunden. Baker. Bond auf jeden Fall glaube ich nicht. Oxford glaube ich auch nicht. Ich mach mal 2. Ja, ich auch. Ja, stimmt wohl. Okay, gut, dann wir gucken uns. Hä? Damit ich die Antwort wenig sehe. Ja, aber wieso? Ach, egal. Solange es funktioniert, ist ja. Genau. Okay, ja, in der Baker Street. Der Film Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. und Jude Law in den Hauptrollen erschien 2009. Der U-Bahnhof Baker Street wurde mit Motiven des berühmten Detektivs verziert. In der Straße gibt es außerdem ein Sherlock Holmes Museum. Ja, cool. Das ist das natürlich. So, welcher Film beschäftigt sich mit dem Leben einer realen Person? 1. Forrest Gump, 2. Finding Neverland, 3. Aviator, 4. Walk the Line. Gut, dann sage ich erstmal Walk the Line und Aviator und Finding Neverland. Nicht. Wahrscheinlich nicht. Also Walk the Line, glaube ich, sind wir. Warte mal, Finding Neverland? Ist das nicht der mit Johnny Depp, wo er den... Aviator bin ich mir auch relativ sicher, das heißt, ich nehme auch die beiden. Ja, ich nehme die und Finding Neverland ist, glaube ich, über den Autor von Peter Pan. Hm. Glaube ich. Das war zweitens, ne? Ja. Okay. Also wir haben alle Aviator und Walk the Line genommen und Niklas noch Finding Neverland. Und richtig ist, ja, Finding Neverland, Aviator, Walk the Line. In Finding Neverland geht es um das Leben des Peter Pan Autors Matthew Barry. Aviator handelt von dem Luftfahrtpionier, Filmemacher und Multimilliardär Howard Hughes. Walk the Line erzählt vom Leben des Musikers Johnny Cash. Also kriege ich 2, Niklas 3 und John 2. Ja. Damit bin ich bei 9 zusammen mit Niklas und John bei 7. Mhm. Oh Gott, die Frage ist ja schon richtig schlimm. In welcher Stadt gibt es ein IMAX-Kino? Sehr gut. Fast. Erstens in Nürnberg, zweitens in Düsseldorf, drittens in Speyer, viertens in Bremen. Ach, toll. Ja, es wird wahrscheinlich einige geben. So, und. Ich dachte, Berlin wäre drei. Ja. Ich setze jetzt mal auf gut Glück auf Düsseldorf und. Düsseldorf und. Nürnberg. Was war drittens nochmal? Drittens war Speyer. Ich mach nur Nürnberg. Seid ihr euch bei Nürnberg da sicher? Oder warum nicht das jetzt? Nee, keine Ahnung. Bremen glaube ich nicht, weil Bremen, jetzt auch weil Bremen so klein ist. Ja, aber Speyer? Speyer ist sicherlich noch kleiner. Aber warum sollte es da drauf sein? Ich sag Nürnberg und Speyer. Okay. Also, ich habe Nürnberg und Düsseldorf. Niklas hat nur Nürnberg und Stefan hat Nürnberg und Speyer. Wenn Nürnberg nicht drauf ist, haben wir sowieso alle. Ja, ja, alle null. Und zwar gibt es sowohl eins in Speyer als auch in Bremen. Das ist schlecht, ey. Die IMAX-Kinoleinwände sind größer als herkömmliche Kinoleinwände. Ah ja. Und zudem leicht gekrümmt, um das Gesichtsfeld des Zuschauers zu erweitern und ein größeres Eintauchen in die Handlung zu ermöglichen. Eine akustische Bearbeitung der Wände soll den Hall-Effekt verhindern und die Kinoerfahrung realistischer machen. Wunderschön. Also keiner von uns kriegt einen Punkt, ja, weil wir alle Nürnberg gedacht. Ja. Okay, ja. Frage B. Welcher Film gewann 11 Oscars? Erstens Vom Winde verweht, zweitens Titanic, drittens Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs, viertens Ben Hur. Wer fängt an? Du. Immer der vorliest. Ich glaube Ben Hur auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall sau viele gekriegt. Vom Winde verweht hat, glaube ich, nur einen gekriegt. Titanic weiß ich nicht, der hat auch viele gekriegt. Ne? Sehr praktisch. Tja, der Ringe hat, glaube ich, auch nicht so viele. Nee, ich glaube bei Ringe. Ja, ich glaube auch, dass Rückkehr des Königs nicht ganz so viele gekriegt hat, aber Titanic hat sehr viele bekommen. Und auch Ben Hur. Okay, also bei Titanic weiß ich das, glaube ich, mit den 11. Deswegen setze ich, das war Titanic 2, ne? Ja. Bei Rückkehr des Königs, glaube ich, der hat mindestens 7, wenn nicht 11. Ihr seid euch bei Ben Hur so sicher. Da habe ich jetzt einfach auf Niklas vertraut. Ja, ich bin eigentlich ziemlich sicher. Vom Winde verweht, ich glaube auch, dass der einige hat, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich sag mal noch 11. 11 ist schon eine Menge. Rückkehr des Königs hat aber am meisten gekriegt. Ja, komm, Rückkehr des Königs war 3. Ja. Gut. Uiuiui, ui, ui. Mal gespannt. Aber keiner glaubt an Vom Winde verweht. Waren es nur 7. Ja. Vom Winde verweht aus dem Jahr 1939. Wer liest doch die Antworten vor? Ach so. Ach so, stimmt, das ist ja, okay. Titanic ist richtig, okay. Der Ring ist richtig, yes. Und Ben Hur ist richtig. Toll. Gut. Alles richtig. Okay, also Vom Winde verweht nicht. Der war für 13 nominiert, hat aber nur 10 gewonnen. Okay, naja, aber nur 10 ist auch viel. Ja. Okay, also kriegt Niklas 1 für Ben Hur, ich 2 für Ben Hur und Titanic und John 2 für Titanic und Rückkehr des Königs. Genau. Gut. Damit bin ich ein vor Niklas und Niklas eine vor John. Es bleibt spannend. So, jetzt ist die Niklas-Frage. In welchem Film wird die Stop-Motion-Technik angewendet? Ja. 1 in Alice im Wunderland, wobei nicht steht welche. 2 in James und der Riesenpfirsich. 3 in Mars Attacks. Und 4 in Edward mit den Scherenhänden. Okay. Also ich sag erstmal den Riesenpfirsich. James und der Riesenpfirsich. Bei Edward mit den Scherenhänden habe ich nie gesehen, ich wüsste nicht warum. Und dann sage ich noch Mars Attacks. Die sehen so kacke aus, die können nicht computeranimiert sein. Okay, also James und der Riesenpfirsich weiß ich, da hat Niklas ja das Plakat an seinem Also das ist schon mal sicher, das war 2, ne? Ja. Mass Attacks wüsste ich jetzt nicht an welcher Stelle und bei Alice im Wunderland glaube ich, dass teilweise die Wasserpfeife rauchende Raupe auch mit Stop Motion an bestimmten Stellen gemacht ist. Deswegen sage ich einfach mal, was bei Alice im Wunderland? Eins. Eins setze ich mal auch drauf. Bei den anderen beiden wüsste ich jetzt nicht wo. Nur James. Nur? Ja, Mass Attacks wollten sie ursprünglich mit Stop Motion machen, war dann zu teuer. Die Produzenten haben es Tim Burton nicht erlaubt. Und Wasserpfeife auf der Raupe habe ich gesagt, dass es Stop Motion ist. Ja. Aber habe ich dann später herausgefunden, dass es doch nicht so war. Und dass die nur versucht haben, die Ästhetik nachzuahmen. Da habe ich dir CGI zugehört und das aufgenommen. Okay. Ich dachte, das ist alles geplant. Ja. Ja. Falsch und vorzuhören. Jetzt wusste ich schon, dass ich das Spiel kaufen werde. Okay. Das ist ja die Frage. Dann ist ja nur ein Vamps in der Riesenvorsicht ist richtig. Ja. Ein weiterer Film, bei dem Stop-Motion eingesetzt wurde, ist Tim Burtons Corpse Bride, Hochzeit mit einer Leiche. Heutzutage setzt die Computeranimation meist die Stop-Motion-Technik. Danke, Niklas. Also kriegt Niklas einen Punkt und hat mich damit eingeholt. Aber, sorry, aber wir haben Glück gehabt, dass es da nur eine richtige Antwort gab, sonst hätte Niklas jetzt hier uns alle abgezogen. Ja. So, jetzt eine Frage könnte man meinen für mich und da ich damit auch anfange, na gut, mal sehen. Ich würde gerne lieber damit enden, aber was soll's. An welchem Film ist Clint Eastwood als Komponist beteiligt? Als Komponist? Als Komponist. Keine Ahnung. Tja, A Million Dollar Baby. Wir haben immer N davor schon. Okay, Million Dollar Baby, Hereafter, das Leben danach, Bloodwork oder Die Brücken am Fluss. So, also, ich erläutere das nicht weiter und bin mir jetzt auch nicht so sehr sicher. Ich setze auf die Brücken am Fluss und schwierig. Und auf Hereafter. Ist ja zu mir ran, die Musik gemacht. Ja, also bei Gran Torino hat er daran mitgewirkt und er hat bei einigen dran mitgewirkt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich setze mal noch auf Hereafter. Gut. Brücke hätte ich auch gesagt, auch wenn ich die nicht kenne. Warum denn? Weil es so klingt irgendwie, weiß ich nicht. Ja, muss man dann jetzt auch nicht kennen, so ein Intuition. So ein Romantikfilm mit Meryl Streep aus Ende der 80er oder so. Sonst machst du nix? Nee. Ja, ich war auch sicher, ich gehe auch auf die Brücke. Oh, okay, da bin ich mir nämlich. Da wird mich keiner überholen. Da bin ich mir nämlich sehr sicher. Und Hereafter war jetzt wirklich so ziemlich geraten. Ich will jetzt nur die Brücke am Fluss richtig sehen. Nee, nein. Oh. Keins von beiden. Jetzt bin ich aber verwundert. Brücke am Fluss ist nämlich nicht richtig. Richtig dafür sind A Million Dollar Baby und Hereafter, das Leben danach. Das heißt, ich habe euch beide geliebt. Ja, selber nicht. Für A Million Dollar Baby war Eastwood ferner als Schauspieler, Regisseur und Produzent im Einsatz. Bei Hereafter, das Leben danach, war er ebenfalls nicht nur Komponist, sondern auch Regisseur und Produzent. Oh, na gut. Gut. Ich dachte immer, das eine Stück bei... Naja, ist ja egal. Okay. So, Niklas. Ja. Welchen Beruf übt der Mann von Sebastians Lehrerin in Wer früher stirbt, ist länger tot aus? Den habe ich sogar gesehen, aber ich weiß es trotzdem nicht mehr. Erstens Wirt, zweitens Radiomoderator, drittens Bürgermeister, viertens Bauer. Welchen Beruf übt wer aus, nochmal bitte? Der Mann von Sebastians Lehrerin in Wer früher stirbt, ist länger tot, ist ein bayerischer Film. Ja, dann wenn du ihn gesehen hast, ist ja kein Problem mehr. Ja, es ist schon ein bisschen länger her. welchen Beruf übt der Mann von Sebastians Lehrerin? Sebastians Lehrerin. Tja. Ich glaube Wirt oder Bauer. Scheiße. Ich glaube aber Wirt ist richtig. Na ja, gut, ich hätte jetzt eigentlich auch Wirt gesagt, weil ich es nicht weiß, nehme ich immer die 1, aber Dann nehme ich jetzt mal den Bauern, damit es nicht langweilig wird. Gut, ich nehme jetzt aber wegen Bayern dann tatsächlich doch auch den Wirt. Gucken wir mal an. Okay. Das sind okay. Vor. Richtig ist zwar Radiomoderator. Dumm. Radiomoderator Fred ist mit Sebastian Flören verheiratet, die sich ausgerechnet in seinen Vater verliebt hat. Okay. Ah, dumm. Gut. Schlecht. Ja, die B kannst du noch behalten. Ach ja, stimmt. So, wer leitet die US-amerikanische Filmproduktionsfirma A Band Apart? Kenn ich nicht. Quentin Tarantino, George Clooney, Lawrence Bender oder Steven Spielberg? Und wie war dein Name? A Band Apart. Also eine Band auseinander. Ah, ja. Das ist eine Produktionsfirma. Das ist eine Filmproduktionsfirma. Tarantino, Clooney, Bender oder Spielberg? Okay. Wer Lawrence Bender ist, weiß ich nicht. Aber ich sag einfach mal George Clooney. Ohne es zu wissen. Band Apart. Ja, sorry, aber ich nehme. Wenn wir nicht Bänder. Ist ja irgendwie. Und richtig ist. Quentin Tarantino und Lawrence Bender. Der Regisseur Quentin Tarantino und der Filmproduzent Lawrence Bender gründeten die Filmproduktionsfirma im Jahr 1991. Der erste dort produzierte Film war Reservoir Dogs aus dem Jahr 92, bei dem Tarantino Regie führt. Ja. Also kriegt Niklas einen Punkt und ist damit Spitzenreiter. Ja, okay, das ist hier super einfach. So, na gut. Wer oder was ist Johnny English? Sehr gut. Sollen wir das wirklich machen? Ja, ist doch eine Frage. Eine Parodie auf James Bond, der Butler im Film Die Queen, ein Büroangestellter beim englischen Geheimdienst und viertens ein englischer Serienheld. Können aber wahrscheinlich wieder mehrere Sachen richtig sein. Also Parodie auf James Bond, Büroangestellter beim englischen Geheimdienst. Ist zu lange her. Ja, ist zu lange her. Englischer Serienheld, ich kenne keine Serie um Johnny English, deswegen bleibe ich bei erstens Parodie auf James Bond. Okay. Ich auch. Okay. Aber ich nehme noch den Büro. Ja, ich probiere es einfach. Okay. Könnte. Ja, können wir sein. Und zwar, ja, ist auch beide. Yeah! Schade. In der Komödie Johnny English besteht Rowan Atkinson und Klammern Mr. Bean als Johnny English einige Abenteuer. Beste. Da alle Steine schon gerückt? Ja. Ja. Damit sind Niklas und ich jetzt wieder gleich auf und führen mit 3 Punkten vor John. Nee. So. Wir. Okay. Wer übernahm im Film Findet Nemo eine Rolle als Synchronsprecher? Erstens Christian Tramitz, kenne ich nicht. Zweitens Anke Engelke. Christian Tramitz von Bully Parade. Ach so. Anke Engelke. Drittens Otto Waalkes. 4 John Pitts. Ich sag Anke Engelke. War das nicht Dori? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Christian Tramitz kenn ich nicht. Otto Waalkes wahrscheinlich nicht. John Pitts kenn ich auch nicht. Also auch Anke Engelke würde ich sagen. Den ersten Christian Tramitz. Also das mit Dori, glaube ich, stimmt. Also ja, stimmt auf jeden Fall. Steht nicht im ersten oder zweiten Teil, ne? Aber es ist wurscht. Ich kenne nur den ersten. Genau, der zweite ersten. Kommt ja erst. Ach so. Ach so. Ha, okay. Ich finde Dori. Ah, ja, richtig. Dumm. Okay, ich bleib bei Anke Engelke, ja. Okay. Christian Tramitz, Anke Engelke und John Pitts. Christian Tramitz ist ein Deutsch. Der spricht, glaube ich, Marvin, also den Vater. Marvin, von genau. Mhm. Anke Engelke ist Dori und John Pitts ist Herrn Rochen. Heißt es Jan Rochen? Herrn Rochen. Ach, Herrn die Rolle von Herrn Rochen. Das ist schlecht. ja. Ich muss jetzt auf Risiko spielen. Ich auch. Jetzt ist gleich meine nächste Frage. An welcher Krankheit leidet der US-Schauspieler Michael J. Fox? An multipler Sklerose, an Parkinson, an Alzheimer oder an Krebs? Ich sag erstmal Parkinson. Aber ich weiß ja nicht, was er sonst noch sagt. Ja, ich gerade natürlich. Alles. Ich bleib aber bei Parkinson. Ja, gut, Parkinson weiß ich auch. Ach so. Nee, und hoffentlich hören wir nicht irgendwie noch von anderen Sachen ja, in nächster Zeit. Das wäre traurig. Der Krebs ist doch gerade im Trend. Ja. Ich bleib mal auch bei Parkinson. Ja, ich auch. Parkinson auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst, die Antwort zu lesen. Ja. Und er hat nur Parkinson. Gott sei Dank. Michael J. Fox wurde insbesondere durch die Filme Zurück in die Zukunft 1 bis 3 bekannt. Die Antwort war jetzt so kurz, dass ich schon die nächste Antwort gelesen habe. Na gut. In welchem Film geht es um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen? Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Amy oder Amy und Jaguar, Jacob. Ich weiß nicht, wie würdest du die beiden aussprechen? Antwort A. Amy und Jaguar. Amy und Jaguar, gut. Bleiben wir dabei. Zweitens, Brokeback Mountain. Drittens, The Kids Are Alright. Und viertens, eine Überraschung zum Fest. Oh. Oh Gott. Naja. Das ist sehr geraten. Ich nehme jetzt einfach mal eins. Amy und Jaguar. Jaguar, genau. Das ist bestimmt so ein Polizistenfilm oder so. Und mache ich mal noch eine Überraschung zum Fest. Dieser Mountain-Film ist das nicht. Brokeback Mountain. Wir geben keine Tipps hier. Tja. Scheiße, ich glaube da nichts. Glaube ich mit Kate Winslet oder. Nee, mit Geister. Die Blonde. Was? Kate Blanchett? Nee, die australische Schauspielerin. Ja. Gwyneth. Nee. Nee, ich bin doch. Ich glaube, du. Ich Nicole weiß Kidman. Ja. Das ist nicht mal. Keine Ahnung, vielleicht. Ich glaube, das ist mit Nicole Kidman und das ist irgendwie so ein Kriegsdrama. Nee. Vielleicht. Was war drittens? Mit dieser Kitze arbeiten. Ja. So ein Familienfilm irgendwie, keine Ahnung. Und Kacke. Was? Ich mach vier. Okay, Niklas. Nimm eine Überraschung zum Fest. Also, Brokeback Mountain ist dieser schwule Cowboy-Film. Genau. Ach so. Mit Jack Gyllenhaal und dem Toten, Heath Ledger. The Kids Are Alright ist aber ein Lesbenfilm. Gar nicht so lange her. Okay, und die anderen kennst du auch nicht? Die anderen kenne ich nicht. Na gut, dann ist die Spannung groß. Also, schade. Nur drei ist richtig. Erstens und drittens sind richtig. Emi und Jaguar. Achso, Stefan kriegt ja tatsächlich einen Punkt, ja. Und The Kids Are Alright. Ja. Das heißt, Niklas und ich kriegen wieder beide keine Punkte. Ich krieg meinen Punkt für The Kids Are Alright und Ron hat leider noch auf das letzte, die war schon zu fest getippt. Damit führe ich jetzt mit 2 Punkten vor Niklas und mit 5 Punkten vor John. Spielen wir eine Runde? Ich dachte mit Zeit oder so. Nee, ich dachte bis Start. Ja, aber es ging jetzt relativ schnell, oder? Ja, so, okay. Gut. Dann machen wir auf Zeit. Wollen wir mal gucken, wie lange wir schon spielen oder so? Ich kann ja mal auf der Aufnahme schauen. Kannst du schon mal vorlesen? Genau. Okay. In welchem Film wirkte Steven Spielberg als Schauspieler mit? Was? Erstens Blues Brothers, zweitens Terminal, drittens in Jurassic Park, viertens in Gremlins kleine Monster. Ja. Wie lange ist jetzt schon? Naja, bis wir wirklich angefangen haben, eine halbe Stunde nehmen wir auf. Dann können wir jetzt noch einen Timer auf 15 Minuten stellen und dann gucken wir, wer die meisten Punkte hat. Okay. Bei Gremlins sind, glaube ich, viele Gastauftritte. Ich glaube, Gremlins ist richtig. Und dann vielleicht noch ein anderer. Terminal vielleicht. Mit Tom Hanks. So etwas habe ich nicht gesehen. Tja. Ich sag Gremlins. Ja, ich sag jetzt auch Gremlins. Bei der anderen hat er bei Terminal hat er Regie geführt, bei Jurassic Park auch. Was war das erste? Blues Brothers. Könnte sein, aber ich habe den nicht gesehen. Ja, ich kann eh nicht eingeholt werden, deswegen sage ich noch Blues Brothers. Blues Brothers, ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Gremlins finde ich auch, klingt irgendwie sinnvoll. Gremlins ist auf keinen Fall, weil wir jetzt alle drauf drin. Ja. Terminal und Jurassic Park. Nee, Jurassic Park glaube ich. Glaube ich auch nicht. Und Terminal könnte auch sein. Kann sein, dass er da irgendwo rumsteht oder so, aber das ist mir zu vage. Gut. Okay. Niklas, Stefan und ich alle auf Gremlin und Stefan noch zusätzlich auf. Okay, so. Blues Brothers, Jurassic Park und in Gremlins. Yes. Und Spielberg ist gemessen am Einspielergebnis seiner Filme der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. Im Laufe seiner Karriere wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2009 mit dem Golden Globe für sein Lebenswerk. Sehr gut. Bin ich schon als vorgedingst? Ja, da alles okay. Schon. Ja. Achso, vielleicht sollten wir mal die Punkte ansagen. Für die, die zu Hause mitspielen. Ja, ich rein auf sie. Also ich habe 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 Punkte. Niklas hat 16 und schon 13. Ja. Und schreibt in die Kommentare. Nee, das ist dumm. So, wie heißt der Film, der die Tonfilm-Ära einläutete? Der Jazzsänger, Scarface, Goldrausch oder Der Mieter? Ja, ich weiß es nicht. Also Scarface nicht. Und der Goldrausch ist doch mit Charlie Chaplin. Und das ist nicht mit Ton. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Deswegen sage ich den Jazzsänger oder der Mieter. Der Jazzsänger wäre irgendwie so, das wäre so logisch, deswegen nehme ich den Mieter. Mhm. Also Scarface ist seltsam, dass es da überhaupt mit dran steht. Das ist so dumm. Der Jazzsänger. Der Mieter. Naja, dann sage ich, damit wir hier unterschiedliche Antworten haben. Der Jazzsänger, was war das? Eins. Obwohl ich sonst auch zu dem Mieter tendierte. Ich weiß es definitiv, dass der Jazzsänger. Okay. Dann gucken wir. Es ist der Jazzsänger. Der Jazzsänger aus dem Jahr 1927 gilt als der erste Tonfilm Spielfilmqualität. Es handelt sich dabei um ein Drama, das von dem Filmstudio Warner Bros. Produziert wurde. Yay. Sehr schön. Das ist irgendwie so dumm, dass die Tonfilm-Ära einen Film mit dem Namen Jazzsänger eingeleitet. Aber das ist so logisch. Und wieder eine Frage, bei der ich mich nicht freue, dass ich anfange. Also wirklich nicht. Wann kam Jurassic Park in die deutschen Kinos? Und das ist jetzt doof, wenn ich das nicht weiß. Aber gut, es ist 1984, 1989, 1993, 1996. So, ich überlege mal. 1993 wurde ich geboren. Ist dann gleichzeitig Jurassic Park rausgekommen. Ich hatte sie Leute dann. Dein Geburtstag. 89 schon. Wer ist 93? Ich sag jetzt mal. Okay. Stell mir vor, wie alt Jeff Goldblum jetzt gerade ist. Zieh davon 22 Jahre ab. Dann ist er jetzt doch wieder schon recht alt. Na, ich sag mal 93. Antwort 3. Na, ich sag auch 93. Ich auch. Okay. Wisst ihr es oder glaubt ihr es? Ich glaube, es war in den 90ern. Und 98 ist auf jeden Fall Anfang 90er und ich glaube auch 93. Ja. Ja. Ja. Stimmt. Okay, allein Punkt. Yay. Juhu! Yay. Null Runde. Nichts gemacht. Okay. Achso. Hatten wir schon. Nee, stimmt. B. Wann fand die erste Oscarverleihung statt? Erstens am 16. Mai 1925. Zweitens am 16. Mai 1929. Hä? Achso, ups. Erstens am 16. Mai 1925. Zweitens am 16. Mai 1929, drittens am 16. Mai 1934, viertens am 16. Mai 1943. Boah. Fuck. Scheiße. Hat King Kong schon? Nee, der hat keinen Oscar gekriegt. 32er. 32er. vielleicht. Das sind jetzt die Jahre nochmal 25, 29. Genau, erstens 25, zweitens 29, drittens 34, viertens 49. Tja, wann war nochmal vom Windefabi des 40er, ne? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Verdammt. Ich sag drittens. 34. Ja, scheiße. Vom Windefabi war das 40er oder 30er. Oh. Ne, das 40er auf jeden Fall. Ja, dann muss es ja schon 34 Dinge geben haben. Dann sage ich drittens. Dann sage ich zweitens. 29 war das nur. Ich überlege 29, dann wären es 2009 80 Jahre Oscars gewesen. Und ungefähr letztes Jahr oder so, vorletztes Jahr, 85 Jahre Oscars. 34, dann wäre 80 Jahre. Irgendwie sowas haben sie doch bestimmt. Haben sie doch bestimmt gesagt. 25 glaube ich nicht. 29 oder 34? 29. Na, die Oscars können ja auch ausgesetzt haben. Ja. Krieg. Ja, kann schon sein, ja. Das war ja öfter so. Vor allem, was war das eine? 43, 49, na gut. Das kann Sinn machen nach dem Krieg. Glaube ich auch nicht. 29. Los. Ich nehme 29, das war zweitens. Okay. Achso, das ist ja schon die. Ja. Es war 29. Yeah. Die erste Oscarverleihung fand am 16. Mai 1929 im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles statt. Die Zeremonie dauerte angeblich nur 15 Minuten. Die Gewinner standen bereits seit 3 Monaten fest. Sehr gut. So, dann. In welchem Land werden jährlich die meisten Filme gedreht? In den USA, in China, Indien oder in Frankreich? Boah, da sage ich mal Indien. Ja, auch. Richtig ist Indien. Die Produktivität der indischen Filmbranche variiert zwischen 800 und 1200 Filmen pro Jahr. Und sonst werden derzeit so viele Filme gedreht. Das war ja eine einfache Frage. Ja, dann werden wir. So, ich hab einen Blick. Okay, und wieder eine schnelle Runde. Ich glaube, die können wir ziemlich schnell machen. Von wem stammt die literarische Vorlage zu The Green Mile? Von okay. Paul Auster, Ernest Hemingway, Stephen King, J.D. Salinger und ich sag Stephen King drittens. Ja, ich auch. Ja, wir alle. Stephen King, ja. Juhu. Alle einen Punkt. Wer es noch hören will, von Stephen Kings Roman wurden unter anderem auch Shining, S, Sie in Klammern Misery, Kinder des Zorns und Carrie, des Satans jüngste Tochter, verfilmt. Das ist korrekt. Ja, okay, was trifft auf Tom Hanks zu? Erstens, für Hauptrollen erhielt er 2 Oscar. Zweitens, ein im Jahr 1996 entdeckter Asteroid trägt seinen Namen. Drittens, er ist entfernt mit Abraham Lincoln verwandt. Viertens, er wurde im US-Bundesstaat Florida geboren. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Ich glaube 1 und 4. Ja. Wofür hat er denn 2 Oscars bekommen? Für Hauptrollen erhielt er 2 Oscars. Also er hat auf jeden Fall für Forrest Gump einen Oscar gekriegt. Ja. Und das zweite weiß ich nicht. Philadelphia glaube ich auch, wo er so einen Aids-Kranken spielt. Hm. Naja, ich mache erstens und ich mache viertens. Er ist in Florida geboren. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass er 2 Oscars hat. Ich nehme mal den Kometen mit seinen Namen. Das ist dumm. war es vielleicht nicht richtig. Was war drittens noch? Drittens war, er ist entfernt mit Abraham Lincoln verwandt. Das ist genauso dumm. Das ja, ist absurd. Das könnte auch sein. Ja, also ich nehme mal auch den Asteroiden. Und Florida war viertens. Ja. Okay. So. Na denn? Eins ist richtig. Ja, zwei ist richtig und drei ist richtig. Nein, wie dumm. Was ist der Hauptdarsteller jetzt noch? Mensch, wie dumm. Philadelphia und Forrest Gump. Ja, okay. Philadelphia, genau. Ach man. Gut, nur Stefan einen Punkt. Da krieg ich meinen Punkt für den Asteroiden. Jetzt wird Florida. Naja. Scheiße. Jetzt kommt eine Frage, die kann richtig blöd sein, wenn ihr das wisst. Wer war Eric Rohmer oder Eric Rohmer oder Eric Rohmer? 1. Ein französischer Schauspieler des 20. Jahrhunderts. 2. Ein französischer Regisseur und Filmtheoretiker. 3. Die Hauptfigur des Films Der Freund meiner Freundin. Oder 4. Der Mitbegründer der französischen Stilrichtung Nouvelle Vague. Wie heißt der? Roman? Eric Rohmer. Das ist Eric Rohmer, keine Ahnung. Also entweder französischer Schauspieler, Regisseur und Filmtheoretiker. Hauptfigur des Films, der Freund meiner Freundin oder der Mitbegründer französischen Stil Nouvelle Vague. Ja. Na dann fangen wir an, Stefan. Da ich keine Ahnung habe, sage ich einfach mal, er war ein Schauspieler. Und wenn er ein Schauspieler war, ist er sicherlich auch die Hauptfigur des Films, der Freund meiner Freundin. Okay. Sorry. Alles bricht zusammen. Was? Warte Frage. Ja. Ich nehme mal den Regisseur. Filmtheoretiker. Filmtheoretiker. Und der, genau die anderen. Und Mitbegründer der Stilrichtung. Mach jetzt aber mal. 2 und 4. Ich mache nur 4. Uiuiui. Zu viel. Und richtig ist. 2 und 4. Genau. Endlich. Eric Rohmer wurde 1920 als Maurice Henri Joseph Chéret geboren. Er studiert klassische Literatur und war von 57 bis 63 Chefredakteur der Filmzeitschrift Carrière du Cinéma. Er starb im Januar 2010. Nee. Ach, hast du schon? Ja. Achso, du hast den nur auf 1 gesetzt. Ja. Nee, der muss noch einen Rücken, ja. Ja. Da war 50-50 Chance. Entweder Theoretiker und Erfinder davon oder Schauspieler und Mitglied. Dann würde ich sagen, es ist jetzt noch anderthalb Minuten. Machen wir noch eine Frage? Okay. Nee, oder noch zwei Fragen, dann sind wir halt rum. Okay. Gut. Und das weiß ich leider nicht. Da weiß bestimmt aber einer von euch. Unter welchem Namen ist der Deutsche Filmpreis auch bekannt? Emma, Brigitte, Greta oder Lola? Was? Wer? Der Deutsche Filmpreis. Der Deutsche Filmpreis. Emma, Brigitte, Greta, Lola. Hat es nicht mehrere deutsche Filmpreise? Ja, wahrscheinlich, sonst würde man den ja auch kennen. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt mal nicht Brigitte. Ist nicht Bambi? Was ist denn der Bambi für ein Preis? Ist auch deutsch, oder? Ja, das ist Fernsehpreis. Goldener Bär. Das ist auch ein Filmpreis, ja. Goldener Bär gibt es doch auch noch, ne? Ja, die Goldene Kamera. Goldene Kamera, stimmt. Ja eben. Das sind doch so. Und es gibt, glaube ich, noch die goldene Filmrolle oder so. Ja, da gibt es aber noch bayerische Filme. Die goldene Leinwand gibt es auch. Die goldene Leinwand. Wie sieht denn sowas aus? Keine Ahnung. Ja, ich sag. Naja. Gibt es auch den Otto. Es gab doch von der Bravo immer irgendeinen Indianer als Preis. Es hat dann halt einfach nur so ein goldener Indianer. Ich weiß nicht mehr, warum. Wie hat man den denn bekommen? Okay, Emma. Lola war 4, ne? Ja, sag ich auch. Ja, Lola rennt deswegen. Ich glaube nicht, dass... Doch, ist wirklich nach Lola rennt, nach dem Film genannt, ja. Es ist traurig, dass so ein Film wie Lola rennt so einen Einfluss auf deutsche Filmkultur hat. Also hier steht nur, die Trophäe des Deutschen Filmpreises ist die Lola, eine Statuette in Form einer Frau. Ja. Dings... Ja, hab ich schon vorgut. Ach, hast du schon? Ja. Okay, gut. So, dann jetzt noch die letzte Frage. Naja, okay. Was trifft auf dem längsten? Wer spielt im Film Der Pate 3 eine Hauptrolle? Der Pate 3. Erstens Al Pacino, zweitens Robert De Niro, viertens Diane Keaton, viertens Marlon Brando. Und ich sag erstens Al Pacino, weil Marlon Brando ja schon tot ist im ersten, oder? Tja. Ja, der ist doch schon tot. Und Diane Keaton glaube ich nicht. Die war ja zusammen mit, wer ist der Typ nochmal, der so lustige Filme dreht? Der New Yorker. Woody Allen, genau. Robert De Niro glaube ich auch nicht, weil ich das mal gegoogelt habe. Was hast du gegoogelt? Ob der da mitspielt bei Der Pate? Ja, das spielt er doch mit. Wirklich? Ja. Scheiße. Nein! Okay. Ich sag. Aber beim dritten Teil. Aber Al Pacino spielt im ersten und zweiten mit, das weiß ich. Steht da oben. Entweder Al Pacino oder Robert De Niro. Ich könnte auch auf. Soll ich schummeln? Entscheide dich. Sonst foltere ich die Taliban. Ich mach Al Pacino, obwohl es wahrscheinlich dann Robert De Niro ist. Ja, ich mach Al Pacino. So. Also, es ist Al Pacino. Robert De Niro macht den zweiten mit. Im dritten nicht mehr. Marlon Brando ist tot nach dem ersten. Genau. Und Diane Keaton ist Al Pacinos Frau. Achso. Welche Nummer ist das? Das ist Nummer 3. Ich weiß aber nicht, ob sie noch im dritten dabei ist. Aber ich nehme sie trotzdem. Gut, Al Pacino hätte ich auch noch gewusst. Bei anderen drei nicht, weil ich den dritten auch nicht gesehen habe. Jetzt kann ich natürlich. Gut, ich kann sowieso nicht mehr nachziehen. Aber ich sag jetzt mal dann halt auch. Zieh ich mit und sag auch Diane Keaton. Okay. Was ist richtig? Richtig ist. Hä? Achso. Dino und Diane Keaton. Okay. Richtig ist, ein Asteroid würde nach ihm benannt. Also gehe ich noch 2 vor. Okay. Gut. Machen wir noch ein bisschen weiter. Meinetwegen gerne. Ja, okay, machen wir noch eine Runde. Okay, wie spät ist es? Neue Runde oder weitermachen? Weitermachen. Okay. Wie spät ist es denn? 2:30. Oh, dann lieber nicht. Wieso? Ich muss in meinem Bus um 4 kriegen, ich wollte noch was essen und ich muss noch meine Sachen fürs Bad gucken. Ja gut, dann habe ich gewonnen. Okay, dann habe ich mit, warte, hier war 21, 24, mit 26 Punkten habe ich gewonnen. Niklas hat 22 und John 21. Ja, ist ein lustiges Spiel. Ja, dann das mal gar nicht so dumme Fragen. Wollen wir das irgendwie nach unten machen? Damit die wir schon hatten. Ja. Achso. Ja, also, spielen wir sicherlich mal weiter, würde ich sagen. Ja. Juhu. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, ihr konntet auch mitraten und dann bis zum nächsten Mal. Oder? Ja. Okay. Ciao. Ciao.